allem Brand gesetzt. Ein Fehler, ein Licht, jetzt jagt uns das Gesetz. Sie kommen aus der Leere, aus Nebeln ohne Zeit. Doch ich steh nicht allein, denn du kämpfst jetzt mit mir bereit. Wir kämpfen gegen Schatten aus der Tiefe. Wir brennen mit dem Feuer der Galaxie. Matjan hungert, Jonathan, Mr. Michael Meyerhofer. Vereint in der Nacht, Universum in Flammen, wir halten die Schlacht. Hass war zu rein, sie wollten nur Zerstörung. Kein Leben sollt mehr sein. Jetzt steh ich hier mit dir, ein Mensch doch voller Mut. Vergangenheit verflucht, doch dein Herz schlägt wie Glut. Matjan hungert schon. Wir kämpfen gegen Schatten aus der Tiefe. Wir brennen mit dem Feuer der Galaxie. Matjan hungert schon. Unser Ruf in die Dunkelheit, Universum in